Ich hielt dies Gefühl für ein rein persönliches Vorurteil, für einen vielleicht unbegründeten Widerwillen, musste mir jedoch gestehen, dass ich eine derartige Abneigung noch nie in so hohem Grade empfunden hatte. Der Mann war in einer Art angezogen, die bei jedem anderen einfach lächerlich erschienen wäre. Die Kleider waren ihm überall viel zu groß. Die Hosen hingen ihm über die Füße, obgleich sie weit umgeschlagen waren. Die Taille des Rockes saß tief unter den Hüften, der Kragen stand über die Ohren hinaus. Doch was uns bei anderen zum Lachen gereizt hätte, schien bei ihm nur das Unheimliche, Fürchterliche der ganzen Erscheinung zu erhöhen. Alles an ihm war überraschend, unbegreiflich und über alle Beschreibung widerwärtig. Meine Neugierde, etwas über den Mann zu erfahren, über sein Leben, seine Beschäftigung, seine gesellschaftliche Stellung, war auf das Höchste gespannt. Er selbst schien von einem fieberhaften Feuer innerer Angst und Unruhe verzehrt zu werden. »Haben Sie die Schublade? Haben Sie sie? Wo ist sie?« Er packte mich krampfhaft beim Arm und versuchte mich zu schütteln. Ich stieß ihn zurück. Es war mir, als habe mich eine kalte Totenhand ergriffen. »Ich bitte um Verzeihung, mein Herr«, sagte ich. »Sie scheinen zu vergessen, dass ich noch nicht das Vergnügen habe, Sie zu kennen. Setzen Sie sich.« Ich setzte mich auf einen Stuhl. Trotz der späten Stunde, trotz meiner tiefen Erregung und trotz des Abscheus, den mir dieser Mensch einflößte, gab ich mir alle erdenkliche Mühe, ihn wie einen gewöhnlichen Patienten zu behandeln, der gekommen war, um mich zu konsultieren. »Ich bitte um Verzeihung, Dr. Lanyon«, sagte er. »Sie haben recht. Ich hoffe, Sie halten meine Ungeduld nicht für unhöflich. Ich komme im Auftrage von Dr. Jekyll und in einer Angelegenheit von großer Wichtigkeit. Er gab mir zu verstehen, dass Sie...« Er hielt inne und fasste sich mit der Hand an die Gurgel, als ob er einen Nervenanfall unterdrücken wollte. »Er gab mir zu verstehen, dass Sie... dass seine Schublade...« Der Mensch fing wirklich an, mir leid zu tun. »Dort ist sie«, sagte ich, indem ich auf einen Stuhl am anderen Ende des Zimmers deutete, auf welchem die Lade, die noch in das Leinentuch gewickelt war, stand. Er sprang auf und stürzte sich wie ein wildes Tier auf dieselbe. Dann hielt er einen Augenblick inne und legte seine Hand aufs Herz. Er knirschte mit den Zähnen, seine Züge gerieten in krampfhafte Zuckungen und sein Gesicht wurde so grauenhaft bleich, dass ich fürchtete, er würde tot umfallen oder in Raserei ausbrechen. »Beruhigen Sie sich«, sagte ich so freundlich wie möglich. Er drehte sich um und sah mich mit einem furchtbaren Lächeln an. Dann, mit einem verzweifelten Entschluss, riss er das Leinentuch von der Schublade. Beim Anblick des Inhalts derselben stieß er einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Ich saß wie versteinert da. Jetzt schien er auf einmal Herr seiner selbst geworden zu sein. »Haben Sie ein gradiertes Glas?«, fragte er mich mit ruhiger Stimme. Ich stand auf und gab ihm, was er verlangte. Er dankte mir mit einem höflichen Lächeln. Dann goss er eine kleine Quantität der blutroten Tinktur in das Glas und fügte eines der weißen Pulver hinzu.